Diskussion. Jugendliche haben es leichter denn je. Führen Sie mit Ihrem Prüfer, Ihrer Prüferin über die obige Aussage ein Gespräch, in dem Sie Ihre Argumente dafür oder dagegen aufzählen. Reagieren Sie auf die Gegenargumente Ihres Gesprächspartners. Vorsicht, er, sie wird Ihnen widersprechen. Sie müssen dabei über die folgenden Gesichtspunkte diskutieren. Flexibilität und Offenheit der Generation Z. Unselbstständigkeit der Jugendlichen. Vielfalt der Möglichkeiten. Finanzieller Hintergrund der Jugendlichen. Sie beginnen das Gespräch. Sie haben dafür ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Ich habe keinen Vergleich, alle meine Geschwister gehören meiner Generation an. Aber ich denke, die Aussage entspricht der Wahrheit. Wir sind im schnelleren Rhythmus einer digitalen Welt aufgewachsen. Folglich haben wir an einem Schreibtisch sitzend Zugang zu fast allen Informationen. Die Generation Z ist wissensdurstig und mit den modernsten technischen Geräten ausgerüstet. Für uns ist das Internet so selbstverständlich, wie einst der Fernseher für die Generation meiner Eltern war. Also, es stimmt. Wir haben es viel leichter als unsere Vorfahren. Ich gebe Ihnen recht. Sie sind daran gewöhnt, alles durch 2 Mausklicks zu erfahren. Meinen Sie aber nicht, dass Ihre Generation gerade dadurch weniger Ausdauer und eine schwächere Konzentrationsfähigkeit hat? Nein, im Gegenteil. Dadurch sind wir bloß schneller und effektiver. Wir können uns gleich mehreren Sachen gleichzeitig widmen und ohne Zeitverlust bessere Lösungen finden. Um ein Beispiel zu nennen, um herauszubekommen, wann der Augenarzt meiner Oma diese Woche Sprechstunde hat, reichen mir 20 Sekunden. Sie bräuchte dafür bestimmt eine halbe Stunde. Das glaube ich Ihnen gern. Doch ich vermute, sie würde nicht verstehen, wie Sie das geschafft haben und kein Wort von Ihrer Erklärung verstehen. Sie haben keine gemeinsame Sprache. Oh nein, wir sprechen dieselbe Sprache, leben bloß nicht in derselben Welt. Ich weiß ihr aber die Dinge in ihrer Sprache zu erklären. Ein Kommunikationsproblem hatten wir noch nie gehabt. Sie tut auch sehr viel für mich. Ich versichere Ihnen, wir kommen prima miteinander aus. Viele behaupten, Jugendliche in ihrem Alter seien verwöhnt und träge. Das könnte im Berufsleben zu Problemen führen, nicht wahr? Die Meinung teile ich nicht. Ich bin nicht träge. Ich nehme meine Pflichten sehr ernst, lerne viel und helfe meiner Mutter bei den Haushaltsarbeiten, soweit ich kann. Aber wenn Sie mit verwöhnt meinen, dass meine Eltern mit einem stabilen Hintergrund sichern und mir alles auf einem silbernen Tablett servieren, dann müssen Sie selbst zugeben, dass Jugendliche von heute es viel leichter haben als ihre Vorgängergeneration.